The promise. Heute ist das Thema das Versprechen. The promise. Das Versprechen. The promise is Christ. Das Versprechen ist Christus. And it is his grace. Und es ist seine Gnade. What he promised us his grace. Er hat uns seine Gnade versprochen. And also what he wants you to do. Und was er möchte, was du für ihn tust. You see, that is what he promised you. Das hat er dir versprochen. He also promised us who you are, who we are. Er hat uns auch versprochen, wer wir sind. You see, that we know who we are. Dass wir wissen, wer wir sind. That he is the one in us. Dass er derjenige in uns ist. Let us go to Galatians 3, verse 16. Galater 3, Vers 16. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 3, Vers 16. Galater 3, Vers 16. He said, now to Abraham and his seed, where the promise is made. He said not, and to seed, as of many, but as of one, and to the seed, which is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. He promised us. Er hat uns versprochen. He have his own promise for us. Er hat sein eigenes Versprechen für uns. And that promise, you are to allow him to fulfill it. Und dieses Versprechen solltest du zulassen, dass er es erfüllt. He promised Abraham a seed. Er hat Abraham einen Samen versprochen. Here he talks about a seed, singular, not seeds, plural. Ein Samen, nicht Samen, nicht die nicht Mehrzahl, sondern Einzahl. You see, singular. Einzahl. And not plural. Und nicht Mehrzahl. Praise the Lord. Halleluja. So now Abraham and his seed, that's singular, where the promise made. He said not unto seeds. As of many, but as one, and to the seed, which is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is the seed. Jesus ist der Samen. And it is Christ as a seed. Und es ist Christus als der Samen. You know, Abraham have many children. Abraham hat viele Kinder. And it's not even only Agar and Sarah that delivered the children. Nicht nur Hagar und Sarah haben die Kinder. That gave birth to the children. Haben seine Kinder bekommen. Also, another woman, let us go there. Eine andere Frau. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to Genesis 25. 1. Mose 25. Genesis 25. Oh, let me say Genesis 24, 23, 24. Sarah died. 23, 24. Sarah died. I just want to just talk about it a little bit. Sarah died. 23. Genesis 23, 24. You can read it yourself. In 1. Mose 23 und 24 ist Sarah gestorben, seine erste Frau. Then in Genesis 25, 1-7. Then again, Abraham took a wife. Genesis 25. And her name was Keturah. And she bare him Sinah, and Josha, and Mida, and Midian, and Ishbak, and Shua. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see the children that he bought? He gave birth to. You see, that this woman gave birth to him. That is, how many are there? 1, 2, 3. You see, there are 6 here. Amen. 6 Kinder hat sie noch gezeugt. 6 children. 6 Kinder. That's after Sarah. Nach Sarah. And you see, you know, the Bible. Bibel. When Isaac was even born. Als Isaac geboren wurde. It was as if Abraham was no longer capable of having children. Was wird, ob Abraham keine Kinder mehr bekommen kann? Oh, you understand what I'm saying, talking about. If you go to Romans 4. Römer 4. Romans 4. Amen. Amen. Romans 4. You know, it is as if for men to have children is forever. Es ist so, als ob Menschen für immer Kinder gebären for men, and not for women. Also, als Männer für immer in der Lage sind, Kinder zu gebären. You see, after the death of Sarah, nach dem Tod von Sarah, Abraham still married a wife, hat Abraham noch eine Frau geheiratet. And this woman bared 6 children for Abraham. Diese Frau hatte noch mal 6 Kinder mit Abraham. Amen. Amen. In Romans 4. Römer 4. He said if verse 18. 18. He said, who against hope believe in hope that he might become the father of many nations. According to that which was spoken, so shall your seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. His own body now dead. Sein eigenes Leib als tot. Romans 4, verse 19. Praise the Lord. Hallelujah. He considered not his own body now dead. And this is before the birth of Isaac. Was ist vor der Geburt von Isaac? But after the birth of Isaac. War nach der Geburt von Isaac. You know, and the death of Sarah. Und dem Tod von Sarah. Abraham married another wife. Hat Abraham noch eine Frau geheiratet. And this woman gave Abraham 6 children. Sie hatten 6 Kinder. Praise the Lord. Hallelujah. And it is as if, you know, for somebody with so much age. Jemand, der so alt ist. You see, and can still have, you know. Let me know. Let me just leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here. The only seed that God talked about is Isaac. Der einzige Samen, von dem Gott gesprochen hat, ist Isaac. It is as if Isaac is the only son that God wanted Abraham to have. Sieht so aus, ob Isaac der einzige Sohn war, den Gott für Abraham hatte. If you look at the rest, they were Abraham's children, but they were not called God's children. Die anderen waren auch Abrahams Kinder, weil sie waren nicht Gottes Kinder. You see, they were called Abraham's children, but not the promise. Sie waren auch Abrahams Kinder, aber sie waren nicht das Versprechen. It's only one that was the promise. Nur eins war das Versprechen. Who can get it? Praise the Lord. In Benin, among one also we Uri. Genau. Praise the Lord. Hallelujah. You know. Yeah. Let us go to Galatians 4. Galater 4. Galatians 4. Amen. Amen. Just like Papa just said, he said in Benin, know, if I translate it to English, it's a child that is, one child that is more than 200. Ein Kind, was mehr wert ist als 200 Kinder. You know, only Isaac. Nur Isaac. Was supposed to be enough for Abraham. Hätte für Abraham gereicht. But the flesh. Aber das Fleisch. The flesh is always there. Das Fleisch ist immer da. And if you look at, if you just check those other children, they were something else. Wenn du dir diese anderen Kinder anguckst, sie waren einfach, es war einfach klar, dass sie nicht von Gott waren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Galatians 4, from verse 22 to the end. Galater 4, 22 bis zum Ende. He said, which things are in allegory? For these are the two covenants. The one from the Mount Sinai, which gendered to bondage, which is Agar 25. Oh, sorry, I'm reading from 20. Okay, let me read from 22. For it is written that Abraham had two sons. But we counted them, they were, let's say, eight children. Acht Kinder. I don't know if those ones, they were all girls. Ich weiß nicht, ob das alles Mädchen waren. But they are children, eh? Das sind Kinder. He said, it is written that Abraham had two sons. Amen? Amen. The one by bond maid, and other by a free woman. Verse 23. But he who was of the bond woman was born after the flesh. You see it? Mm. But he of the free woman was by promise. You know, to do things according to the flesh. Dinge nach dem Fleisch zu tun. Man is always man. Der Mensch bleibt Mensch. You see, that of the bond woman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. You see, that is now the desire for that God desire for Abraham was that of the promise. Das, was Gott sich für Abraham gewünscht hat, war das von der Verheißung natürlich. Verse 24. Which things are an allegory? For these are the two covenants. The one from the Mount Sinai, which gendered to bondage, which is Agar. Praise the Lord. 25. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answered to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. Praise the Lord. Amen. That Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. 27. For it is written, rejoice thou barren that beareth not, break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's not about the natural children. Es geht nicht um die natürlichen Kinder. Look at what he's saying. He said the desolate, the one without, have more than those that are with. Die ohne war, hatte mehr als die mit war. You know, it's like somebody that you call a barren. Jemand, den du unfruchtbar nennst. That don't have any children. Der keine Kinder hat. That God is calling that he have more children, more than somebody that don't have, that have 10 or 20 children here on earth. Aber Gott sagt und sieht diese Frau als die mit den Kindern und die, die fruchtbar sind. You know, when aber God is counting, he counts something else. Die Person, die im Fleisch diese Kinder hat, die sieht er nicht als fruchtbar an. Deswegen, wenn Gott zählt, zählt er anders. He's counting something else. Er zählt etwas anderes. One man cannot count. Was der Mensch nicht zählen kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The children that God talk about here. Die Kinder von dem Gott, von denen Gott hier spricht. You know, if you the children that is of the promise. Die Kinder, die von dem Versprechen sind. You are going to be together forever. Wirst du immer mit ihnen zusammen sein. But that of the flesh. Aber das vom Fleisch. It's temporary. Ist nur für eine bedingte Zeit. I don't know if you understand. You see, that of the flesh and that of the natural is temporary. Das vom Fleisch, das Natürliche, das ist für eine bedingte Zeit. But that of the promise. Aber das von der, vom Versprechen. Is forever. Ist für immer. Praise the Lord. Halleluja. 28. He said now. We brethren, as Isaac was. That's Galatians 4:28. Galater 4, Vers 28. Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. We are the children of promise. Wir sind die Kinder der Verheißung. Praise the Lord. Halleluja. If you choose Jesus, you are the children of promise. Bist du ein Kind der Verheißung? You see, if you choose Jesus, nicht für Jesus entscheidest, you are now a promised child. Bist du ein verheißenes Kind. That is coming. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 29. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. Amen. Can you get Amen. It? He that is born after the flesh. Those in law today, they persecute those in the spirit. Die Menschen, die nach dem Gesetz leben, verfolgen die Leute, die in der Gnade Gottes leben. You know, those that are occupied with the what is outside, you see, what the natural, the five senses, you see, those that are, their focus is just outside. Deren Fokus immer auf and not in the spirit. Nicht auf den Geist. You see, they persecute those that are in the spirit. Die im Geist sind. They say you are wearing trousers. Sagen, du hast deine Hose an. You paint your mouth. Geschminkt. Your hair is long. Your hair is not short. It's not short enough. Dein Haar ist nicht kurz. You see, they have many things to say. Sie haben vieles, was sie zu they sagen. Have many complaints to complain. Beschwerden. He said, but as then he that was born after the flesh, those that are of the flesh, die nach dem Fleisch sind, they persecute those of the spirit. Die verfolgen die Leute, die im Geist sind. Those that choose Christ. Die, die sich für Christus entscheiden. You know, here those that are in the flesh are not just, are not only just those that are not born again. Die Leute, die im Fleisch sind, sind die Leute, or not God's children. You know, they will pray the prayer of salvation. Weil sie beten auch das Gebet der Erlösung. And they will believe they are filled with the Holy Spirit. Und sie glauben auch, dass sie getauft sind. But what they see is outside. Aber was sie sehen, ist immer das Äußere. See, they never see the Christ in you. Sie sehen nicht Christus in dir. They never see what God loves. Sie sehen nicht das, was Gott liebt. And pray to love what God loves and hate what He hates. Und beten, das zu lieben, was Gott liebt, und das zu hassen, was Gott hasst. Praise the Lord. Halleluja. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit. You know, when they are persecuting you, you are not to be surprised. Wenn sie verfolgen, sollst du dich nicht wundern. Yeah, when they are against you, they are not to be surprised. Sollte dich das nicht wundern. Even so, it is now, right now, still going on now. Und so ist es auch jetzt noch. How they persecute those in the spirit. Wie sie die Leute in der Geist verfolgen. We were in Nigeria. You know the persecution. If you choose Christ, allowing Christ to move through you, zulässt, dass Christus durch dich lebt, ist ein Problem. It's all about religion. Denn es geht nur um Religion. It's all about imitation. Um Leute nachmachen. You know, church imitate church. Kirchen machen andere Kirchen. They are doing that. Let us start it. Die machen das, dann machen wir they das They never auch. Allow the Holy Spirit to die lassen nicht zu, dass der Heilige Geist sie leitet. Because they don't even know how the Holy Spirit sie wissen gar nicht, wie der Heilige Geist leitet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Nevertheless, verse 13. 30. What said the scripture? Cast out the bond woman and her son. For the son of the bond woman shall not be heir with the song of the free woman. Praise the Lord. Hallelujah. The flesh and the spirit can never. Flesh und Geist. You know, the flesh can never inherit the kingdom of God. Das Fleisch kann das Königreich Gottes nicht erben. It's only the spirit. Nur der Geist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the son of the bond woman, you see? The son of the flesh. Der Sohn des Fleisches can never inherit Christ's kingdom. Kann das Königreich von Christus nicht erben. The flesh can never inherit Christ's kingdom. Das Fleisch kann das Königreich nicht erben. The spirit. Und der Geist. And that's why we have another name once you are now a child of God. Deswegen haben wir einen neuen Namen, wenn wir Kinder Gottes sind. Den Namen von Jesus, den tragen. There's a change of name. Der Name hat sich verändert. Abraham's name was changed. Abrahams Name wurde verändert. Our name has been changed. Unsere Namen wurden auch verändert. The name of Jesus. Den Namen von Jesus. And that's why we don't come with the natural. Amen. Deswegen kommen wir nicht mit dem natürlichen Namen. Wir kommen immer im Namen von Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Vers 31. If you choose Jesus and surrender to Jesus, wenn du für Jesus entscheidest und nicht ihm gehörst, gehörst du zum Freien und nicht zum Gefangenen. But if you choose Jesus and refuse to surrender to Jesus, wenn du dich für Jesus entscheidest, aber dich ihm nicht hingibst, you are still under bondage. Bist du immer noch unter der Gefangenschaft. Praise the Lord. Halleluja. How do you surrender to Jesus? Wie gibst du dich Jesus hin? You see the spirit and no longer the flesh. Geist siehst und nicht das Fleisch. Amen. Amen. You now allow Jesus to be in you and walk through you. Du lässt zu, dass Christus in dir und durch dich hindurch arbeitet. Your focus should be Christ alone. Dein Fokus sollte Christus sein. For Christ's sake and not for the flesh's sake. Um Christus willen, nicht wegen dem Fleisch. For Christ's sake and not my mother's sake. Um Christus willen, nicht wegen deiner Mutter. You know, for Christ's sake and not for my father's sake. Und nicht wegen deinem Vater. For Christ's sake and no longer for whatever, you know, whatever is of the flesh's sake. You no longer see those things. You now see Christ alone. Du siehst nur noch auf Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We don't follow Abraham. Wir folgen nicht Abraham. We follow Jesus. Wir folgen Jesus. You know, to follow Abraham is flesh. Abraham zu folgen ist fleischlich. Following Abraham is like following Mary. Abraham zu folgen ist so wie Maria zu folgen. Are not following Mary, but they are following Abraham. Leute folgen nicht Maria, aber sie folgen Abraham. Let us go to Romans 4. Römer 4. Romans 4. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 4. You know, they are not following, they are not Mary follower, but they are Abraham follower. Or Moses follower. Nicht, aber die they are the same. Mose. It's aber only Christ that makes the difference. Ist der Unterschied. It's Christ that died for you. Ist für dich gestorben. It's only him that is God. Nur ist Gott. It's only him that is spirit. Nur ist Gott. All others, they are flesh. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Romans 4, verse 1. Römer 4, Vers 1. He said, what shall we say then? That Abraham, our father, as pertaining to the flesh, have found. Abraham, our father, pertaining to the flesh, and not to the spirit. Abraham, unser Vater, gemäß dem Fleisch. Well, let us go to John 6:63. Johannes 6. 63 and compare these two. Look at it. Here, the writer of Romans said, Abraham, our father, as pertaining to the flesh, according to the flesh, and not according to the spirit. In John 6:63. Johannes 6, Vers 63. Look at what Jesus said here. Was Jesus hier sagt. He said, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. You see, the flesh das Fleisch profited nothing. Nützt gar nicht. Then back to Romans 4:1. Römer 4:1. Abraham, your father, according to the flesh. The flesh that profited nothing. Can you get it? Abraham, unser Vater nach dem Fleisch. Aber das Fleisch nützt nichts. That's why we don't pray with his name. Deswegen beten wir nicht im Namen von Abraham. You know, the three major religion today. Die drei Hauptreligionen heutzutage. The three major religion. Die drei Hauptreligionen. They are fighting for Abraham. Die kämpfen um Abraham. You know, they see Abraham as their father. Sie sehen Abraham als ihren Vater. The three major religions on earth claim Abraham as their father. Sie behaupten, dass Abraham ihr Vater ist. Christianity, das Christentum, Judaism, das Judentum und der Islam. History. They claim Abraham as their father. Sie sagen, dass Abraham ihr Vater ist. But here it said according to the flesh. Und jetzt steht nach dem Fleisch. And Jesus said, the flesh profited not. Und Jesus sagt, das Fleisch nützt nicht. It's only the spirit that nur der Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus is spirit. Jesus ist Geist. And not flesh. Und nicht Fleisch. Everything of him. Alles von ihm. You see, anything of him. Alles von ihm. Yeah, our spirit. His Geist. Everything. Just that's why, you know, when he came. Everything. You know, loving the unlovable. Dass die Menschen geliebt hat, die man nicht lieben konnte. Nur er konnte das. Loving those that hate him. Die Leute lieben, die ihn hassen. You see, loving them. I'm dying for them. Und für sie sterben. And healing them. Though they reject it. Obwohl sie die Heilung verweigern. You know, they are saving them though they are rejecting him. Sie retten, obwohl sie ihn verweigern. It's only him that is the spirit that can solve it. Nur er ist der Geist, der das lösen kann. Satan is a spirit. Der Teufel ist Geist. And you cannot fight Satan with the flesh. Du kannst den Teufel nicht bekämpfen mit no dem Geist. Flesh can beat Satan. Kein Fleisch kann den Teufel besiegen. And that's why you control children. Children kill their parents. Deswegen you control husband and wife. Kinder töten ihre Eltern. Ehepaare töten sich gegenseitig. You know, whatever you love, you better bring it under the umbrella of Christ. Was immer du liebst, lass lieber zu, dass es von Christus beschützt wird. You better wird. Give whatever you love to Jesus. Gib das, was du liebst, that's Jesus. That's how to keep it. So behältst du es. All other way. Alle anderen Satan Wege. Satan is perfect in it. Der Teufel ist ein Meister darin. It's only Jesus that defeated him. Nur Jesus hat ihn besiegt. Only Jesus. Nur Jesus. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus said, yeah, Jesus is a spirit. Und Jesus ist Geist. He is spirit. Er ist Geist. And Satan is a spirit. Und der Teufel ist ein and Geist. And what can fight spirit? Was kann ein Geist bekämpfen? Is spirit to spirit. Nur der Geist. Is spirit versus spirit. Who got it? Praise the Lord. Halleluja. And that's until you come in the name so of Jesus. Im Namen von Jesus Satan kommst, will beat you. Wird der Teufel dich immer wieder schlagen können. If you come in the name of Abraham, im Namen von Abraham kommst, wird because es because he's flesh. Weil es Fleisch ist. If you come in the name of Moses, im Namen von Moses, in the name of Muhammad or whatever, the Pope, you see, just name them. Satan will beat you. Der Teufel wird dich schlagen. Because it's their flesh. Weil das alles Fleisch ist. It's only Jesus that nur Jesus is his Geist. That can defeat whatever is spiritual. Er kann das besiegen, was geistlich ist. Halleluja. Amen. Amen. And that's why I said, call no man father on earth. Du sagst, er nennt niemanden Vater hier auf Erden. Call no one father on earth. Er nennt niemanden Vater hier auf Erden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go to Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Deuteronomy 8. 5. Mose 8. 17 and 18. 17 und 18. He said, and thou say in your heart, my power and the minds of my hand had gotten me this wealth. It's not by flesh, but by the Spirit. Es ist nicht durch das Fleisch, sondern durch den Geist. It is not by law, but by grace. Nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade. The grace of God have given me this word. Hat mir diesen Reichtum gegeben. Praise the Lord. Halleluja. It is the grace of God that I have this job. Dass ich diesen Job habe. The Lord is the one that gave me this job. And that's why once you are walking there, you don't see yourself working for that man, for that woman. You see yourself working for Christ. Du siehst dich nicht selbst als die Person, you understand? Arbeitest. Anywhere you are walking, don't see yourself working for man. Du arbeitest nicht für den Menschen, du arbeitest für Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Because it's Christ that will reward you. In Christus derjenige, der dich belohnt. This is not you working for man. Nicht du, der für den Menschen arbeitet. And that's why you don't do eye service even your place of work. Deswegen arbeitest du nicht nur dann gut, wenn Leute dich beobachten. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know, is it Colossians 3? Put something here, let us go to Colossians 3. Let me see if I can get it. Amen. Yeah, Colossians 3. Amen. Amen. Verse 23. Vers 23. Are you there, please? Tanya, can you help us to read it? Und alles, was ihr tut, das tut vom Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Praise the Lord. You see it. Whatever you are doing, was immer du tust, you see, let it be unto the Lord and not unto man. Das für den Herrn, nicht für Menschen. Even your place of work. Don't see yourself working for any man. See yourself working for Jesus. Menschen für den Menschen arbeitet, sondern jemand, der für Jesus arbeitet. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto me. Then in verse 24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You see, it's only the Lord that you work for. Für den Herrn arbeiten. It, in the natural, it may look as if it's a man you are working for. Im Natürlichen sieht es vielleicht so aus, als ob du für den Menschen arbeitest. It doesn't matter what others are seeing. Es ist egal, was andere Leute it sehen. Is, what matters is what you zählt, believe. Was glaubst du? It, what matters is what you believe. Who you believe you are working for. Was du glaubst, das ist wichtig. You see, what you believe that it is the Lord, is it the Lord or man? Für wen arbeitest du? You see, because you are going to get reward. Du wirst eine Belohnung bekommen. Yes, going to be paid. Yeah, no, your chef pay you. Dein Vorgesetzter bezahlt dich. You know, when you are working for God, there's also a reward. Gibt's auch eine Belohnung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. When you are working for man, there's a reward. Für Menschen arbeitest, gibt's Jesus, auch eine Belohnung. God reward him. We have reward already. That's Christ is our reward. Christ ist unsere Belohnung. The Holy Spirit is already our reward. Der Heilige Geist ist schon unsere Belohnung. But as you now walk anywhere and you see it that you are working for Christ, He pushes out whatever is in your spirit, that whatever you are doing outside is no longer natural, it's supernatural. Wenn du erkennst, dass du für Christus arbeitest, wird deine Arbeit, ist deine Arbeit nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. You know, when you are working and you see it as working for Christ, wenn du erkennst, dass du für Christus arbeitest, that job is no longer natural, ist diese Arbeit nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Everything of Christ is supernatural. Alles von Christus ist übernatürlich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And what? There are a lot of things here in this very place. Es gibt so viele Sachen hier in dieser Stadt. You know, when the Lord is working, when you are working for the Lord, wenn du für den Herrn arbeitest, it's so easy. Es ist einfach. Because he is the one carrying the load. Weil er derjenige ist, der die Last trägt. Come unto me, all you that labor. Kommt her, alle, die mühselig beladen sind. Praise the Lord. Halleluja. You no longer work to please your master, any man. Du arbeitest nicht, um deinem Chef zu gefallen. The little you do is always enough. Was du tust, reicht. You know, if it is man, you believe you are working du glaubst, for. Du für den Menschen you arbeitest. Want to please du willst, du den Menschen gefallen. I won't understand. But if you believe you are working for the wenn Lord, du glaubst, dass du für den Herrn you arbeitest, rejoice. Du freust du dich. He is now the one in charge of everything. Er ist derjenige, der in Kontrolle the heart of everybody is in his hand. Von jedem ist in the heart of that your chef is in his hand, das in Herz natural. Des Chefs in deiner Hand. You see, he knows what to do with er weiß, him. Was er mit ihm with her, amen. Er mit ihr macht. Praise the Lord. Hallelujah. But all you need to do is just you believe you are working for the Lord. Aber glaube, dass du für den Herrn arbeitest und nicht für den Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Deuteronomy 8 again. 5. Mose 8. And thou say in your heart, my power and the mind of my hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Amen. Amen. It is by his grace I have this wealth. 5. Mose 8, 17 und 18. Durch seine Kraft habe ich diesen Reichtum, nicht durch meine eigene. Praise the Lord. Halleluja. Here he said, we are to remember his grace. Wir müssen uns an seine Gnade erinnern. Remember his grace for erinnere you. Dich an seine Gnade für dich. Praise the Lord. Halleluja. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth. that he may establish his covenant, which he swore unto your fathers, as it is this day. We'll go there, we'll go to these places later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, it is by his grace. Erinnere dich daran, you have that Gnade, job, you have that money. Job, you Geld. Have everything. Haben you wir have. Alles, was wir haben. Praise the Lord. Hallelujah. The grace that never ends. Die Gnade, die niemals zu Ende geht. If you don't want it to end. Wenn ich will, dass sie zu Ende geht. See, if you don't want it to end, it never ends. Wenn ich will, dass sie zu Ende geht, dann geht sie auch nicht zu you Ende. You know, when you... If you begin with him, continue mit ihm anfängst, with him, dann mach and weiter end up mit with ihm him. Und bring's auch mit ihm zu Ende. Praise the Lord. Hallelujah. If he is the one that, derjenige that, start, that begins everything with you, der mit dir alles anfängt, allow him to continue. Weißt du, dass er weitermacht? And allow him to end it. Und es beendet. Amen. A lot of us, we start with him. Einige von uns, wir fangen mit ihm but an. We are unable to continue aber wir schaffen with es nicht, mit ihm durch das Ziel zu gehen. We are not able to continue with him. Wir sind nicht in der Lage, es Why? Zu schaffen mit ihm. Because you know the lust of this world. Wegen der Lust dieser Welt. We have a lot of things on in this world. Viele Dinge auf dieser Welt. You know, here, especially here in Europe, all the people die, they never remember God. Es für Leute sterben, erinnern sie sich an Gott. All the people are in problem, they never remember God. Dann erinnern sich an Gott. You see, they never remember God. Sie erinnern sich nicht an Gott. You know, they spend their time, they have and just enjoy what they call enjoyment here on earth. Sie nutzen ihre Zeit, um diese Welt hier zu genießen. You know, they spend their time just, you know, working for themselves. Um für sich selbst zu arbeiten. And you know, planning plans for themselves. Und Dinge für sich selbst zu planen. They never think of Jesus. Sie denken nicht an Jesus. They never think of God. Sie denken nicht an Gott. But when problem comes, wenn Probleme kommen, they look for somebody to pray for them. Suchen sie nach jemandem, der für sie betet. God doesn't work that way. Aber Gott funktioniert so It's nicht. A relationship. Es ist eine Beziehung. Our baby here will not go outside and live on the street. And when baby he's in need of arbeiten. Milk, he cannot come to the mother. Wird nicht auf der Straße versuchen, ein Zuhause zu finden und dann, wenn es Milch braucht, dann auf einmal wieder die Mutter suchen. Wenn er was zu trinken braucht, he's not coming to the mother. Dann kommt er wieder zurück zur Mutter. You know, if our children have relationship with us that way, unsere Kinder uns so behandeln würden, würden that is only where we are in need of something, we go to them. Wir nur dann dahin if you don't need anything, you don't need to go there. Dann gehst du auch nicht dahin. Don't leave them. Lässt du sie einfach. God is a person. Gott ist eine Person. Jesus is a person. Jesus ist eine Person. The Holy Spirit is a person. Der Heilige Geist ist eine And Person. And he is a gentleman. Und er ist And he loves invitation. Er liebt Einladungen. He loves you to invite him. Er möchte von dir eingeladen werden. Praise the Lord. Halleluja. Look at, we are still in Deuteronomy 8. Look at. Mose 8. Okay, let us just go to this 18b. 18b. 18. He said that he may establish his covenant which he swore unto the Father, as it is this day, that he may establish his covenant, his promise, which he swore unto your fathers. 5. Mose 8, 18, damit er seinen Bund aufrechte hält, den er seinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Father, you see, Father, Vätern. The natural. Talks about the natural. Geht um das Natürliche. Abraham, Isaac and Jacob. Abraham, Isaac und Jakob. If you go to Matthew 1, let us quickly go to Matthew 1. Matthäus 1. And see that of the generation of Jesus Christ. Ja, die Generation von Jesus. Generation of Jesus Christ. Generation von Jesus Christus. He said that he may establish his covenant with which he swore unto your fathers. As it is this day. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 1. Matthäus 1. From verse 1. 1. It's at the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. You get it. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohn Davids, Sohn Abrahams. He said Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judas and his brethren. And Judas, verse 3, begot Phares and Sarah of Tamar. And Phares begot Aaron and Aaron. They got Aram. You see, if you don't look at it, they are 14 generations. Das sind 14 Generationen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 17. Vers 17. Oh, 16. Let us read from 16. And 16. Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Verse 17. So all the generation from Abraham to David are 14 generations. And from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. And from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. Praise the Lord. Hallelujah. It talks about the family, you see, the generation. Geht um die Generation. It's family, family, family. Amen? Amen. This can see that here, Christ's kingdom is not a religion. Wir sehen hier, dass das Königreich von Christus keine Religion ist, sondern eine Familie. The family of Christ. Die Familie von Christus. It is not a religion. Es ist keine Religion. But a family. Eine Familie. A family is not a religion. Eine Familie ist keine Religion. Religion have many ways Religion to hat viele to their Wege, God. Um zu Gott zu kommen. You know, they have many ways Sie haben viele to Wege, God. Zu ihren Göttern zu kommen. Viele Wege. Praise the Lord. Halleluja. Religion have many ways. A Religion lot. Hat viele Wege. You know, Buddha. Durch Buddha. Islam, Hare Krishna, even in Nigeria, Shango, Olokun, they have different names that, you know, their forefathers, through their forefather. See, religion have different ways to go to their Götter, God. That is to go to Satan. Um den Teufel zu finden. A lot of ways. So viele Wege. But not to the true God. Aber es ist nicht der wahre Gott. The only way you can go to the true God is through Jesus Christ. Der einzige Weg, wo du zu dem wahren Gott kommen kannst, ist durch Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And a lot even go through pastors. Und viele gehen auch durch Pastoren. You see, a true pastor to their God. Sie gehen durch Pastoren zu ihrem Gott. Religion go through pastor Religion to their God. Geht durch Pastoren. They go through prophet, you see. Propheten. They go through church. Durch Kirchen. They keep on quoting their church. You see, es all about their Kirche. Church. Es geht immer nur um ihre you Kirche. See, they go through Muhammad, through Buddha, through different you know, idol that they worship. Sie gehen durch verschiedene Götzen. Praise the Lord. Hallelujah. But Christ's kingdom is only one way. Aber das Königreich von Christus das Jesus nur ein said, Weg. I am the way, the Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. John 14:6. Amen. Johannes 14:6. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. You know, in religion there are a lot of ways. Religion gibt es viele Wege. You know, they go through Abraham. Sie gehen zu Abraham. You know, so there are the three major religion today. Yeah, the Christian, the the Muslim and the, what do you call it, and the Hindu or the Buddha? No, no, Judaism. Yeah, you see, they are the three major religions today. They go through Muhammad. Die drei Weltreligionen, sie gehen durch Muhammad. They go, some go through Mary. Durch andere durch Maria. You see, some go through Moses. You see, through Abraham. Durch Abraham. That is what they fight for. That is what they can see. Dafür kämpfen sie. Is the flesh that they can see. They cannot see. Das ist das Fleisch, was sie sehen, und nicht den Geist. Praise the Lord. Hallelujah. It's only through Jesus that is the spirit. Aber nur Jesus Christus ist der All Geist. All other ways, they are just flesh. Alle anderen Wege sind fleischlich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allah begin in the spirit. Let us go to Galatians again. Amen. Galatians. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Galatians again. All others, they are flesh. Except Jesus. You read it, Matthew 1 from 1 to 17. See all this generation. They are flesh. It's only Jesus that is different. Eine Generation waren Fleisch, aber nur Jesus Christus, er ist der Unterschied. In Galatians 3. Yes, 3. Okay, 3. So foolish, having begun in the spirit, are you now made perfect in the flesh? Praise the Lord. Yeah. A lot begin in the spirit. Einige fangen im Geist an. And that is Christ. Christus. If you begin with in the spirit is Christ. Im Geist anzufangen ist Christus. And that is grace. Das ist die Gnade. You see, to begin in spirit, that Im Geist is zu grace. Anfangen ist Christus. Gnade. You get what he worked for. Du bekommst das, wofür er gearbeitet Praise hat. Praise the Lord. Hallelujah. It is like running a race. Es ist wie ein Rennen. It is not all that start or Nicht that alle, die anfangen, begin, that finish. Bring es auch zu Ende. You see? How it's like marathon, you see. Es ist wie ein Marathon. You know how you start is not how you are going to finish. So wie du anfängst, so wirst du auch nicht aufhören. And it's not all that begin, nicht that all anfangen, can continue and that weitermachen, can finish. Uns zu Ende bringen. Here, the writer of Galatians is saying, are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect in the flesh? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, und wollt ihr im Fleisch vollendet? Es geht nicht um den Anfang, sondern das Ende. Everybody can start. Jeder kann anfangen. Like marathon, it's everybody. Jeder kann anfangen zu rennen. Then who can continue? Who can weitermachen, dieses Rennen beenden? Then in verse 4 it says, have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain. You know, suffer so many things in vain. So viel vergeblich umsonst. Have you suffered so many things? Haben wir so viel umsonst getan? Whatever you have started with the Lord. Immer du mit dem Herrn angefangen hast. Whatever he has started with you. Immer er mit dir angefangen hat. Continue in him. Mach weiter mit and ihm. And allow him to finish. Lass du es erst zu Ende bringen. Praise the Lord. Hallelujah. You know when Daniel prayed the first prayer. Daniel das erste Gebet gebetet. Was so short. And you know so the answer was so short. Und die Antwort kam so schnell. Then the second prayer. Das zweite Gebet. 21 days. Hat 21 Tage gebraucht. 21 days. If you have stopped on the 20th day, just one day remaining. Es ist noch ein Tag gewesen, der dazwischen steht. Praise the Lord. Hallelujah. And then, so you know, when something happened here, I know you children. My prayer is that you are able to continue with the Lord. Mein Gebet ist, dass ihr weitermacht im Herrn. For me, it's not about coming to this church. Es geht nicht um diese Gemeinde it zu kommen. It is about you as a ihr relationship with Beziehung Jesus mit Jesus Christus and able to continue and to continue to continue with him. weiterzugehen mit ihm. When, let me use it, let me say it. When this boy and a girl, well, what they did here, and these children, they were, how they were devoted to the Lord. And when everything happened to them, what happened to them? My pain was, Father, and everything they have been doing here, are they all going to be in vain? They are blessing the house of God. You understand me? That was always, it's my prayer, my worries was not about their going, but everything they have been doing here, because I know what it is to have relationship with Jesus. They're suffering. The Bible calls it suffer. We will end his life. Praise the Lord. Hallelujah. The boy and the girl, the two people, you know, and they did what they did. The girl became pregnant. And my worries was, Father, everything that we are doing here, are they all going to be in vain? What is happening? Amen. Amen. It was not about remaining or go, but it was about, what about, you know, here, that is exactly what the writer of Galatians is saying. That's das, was der Schreiber von Galater hier sagt. Have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Have you suffered? Have you suffered? You know, the money you're supposed to use to buy shoes. Das Geld, was du eigentlich für Schuhe. Or to buy whatever you want to buy for yourself. You bring it to the house of God. Bringst du zur Gemeinde. Will you allow those things to be in vain? Lässt du zu, dass alles umsonst war? I don't know if somebody's understanding me. Praise the Lord. Hallelujah. One of them brought his salary here. The only person that has done that in this church. Dass die einzige Person, die das in der Gemeinde gemacht hat. He received the first salary, it was 800 euros. Sein erstes Gehalt, 800 Euro. He brought it here into this church. Hat in diese Gemeinde gebracht. Without touching it. Ohne davon etwas anzufangen. Because he said that was what he promised the Lord. Weil er gesagt hat, dass er das dem Herrn versprochen hat. And when they were going, I said, Father, with all this being fair. Und als sie gegangen sind, habe ich mich gefragt, war das alles umsonst? Praise the Lord. Hallelujah. I thank God that the Lord said that the seed is still growing for them. Ich danke dem Herrn, dass der Herr gesagt hat, dass ihr Samen immer noch wächst. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And my prayer for them have been that they continue to have relationship with Jesus. Ich bete dafür, dass sie weiter in Beziehung mit Jesus haben. Because it's not my relationship with them. Nicht meine Beziehung mit ihnen. It's their relationship with Christ. Es ist ihre Beziehung. They are going to give account to him. Sie werden and not to me. Vor ihm stehen, nicht so mir. I don't have anything to do in sie it. Hab ich nichts damit zu tun. I am going to give account. Ich muss selber. Of myself to him also. So also, everybody. Vor ihm werden selber vor ihm stehen. So it's not about their relationship with me at all. Es geht nicht um meine Beziehung mit ihnen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why. Are coming here or not doesn't bother me. Meine kommen oder nicht, das ist mir egal. You see, what bothers me is that you are not having a relationship with Christ. But I know here. Aber ich kenne diese Gemeinde. I only know here. Ich kenne nur diese and Gemeinde. Outside, I don't even know what ich is. Weiß ich, but was I know churches, what they are. Ich weiß, dass einige Gemeinden packed full of religion. Voll von Religion sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Have you suffered many things in vain? You know what this world calls enjoyment. Du weißt, was diese Welt Genuss nennt. You are not there. Du bist nicht because you have chosen Christ. Weil du dich für Jesus entschieden hast. You know what they call enjoyment du today. Du weißt, was sie Genuss nennen. You reject all. Du verweigerst das alles. Because you choose Christ. Weil du dich für Christus entschieden hast. You know the persecution you have been going through. Die Verfolgung, die du durchmachst. For choosing Christ. Weil du dich für Christus entschieden hast. Will you allow all to be in vain? Zulassen, dass es alles umsonst war. To choose Christ is how you suffer for Christ. Sich für Christus zu entscheiden. You see, to suffer for Christ is not with sicknesses and diseases. heißt, sich für Christus zu entscheiden. Das heißt nicht, dass du Krankheiten bekommst. Das heißt nicht, für Christus zu leiden. To suffer for Christ is to Christus choose zu leiden heißt, sich für Christus Once zu entscheiden. You choose him, they will hate you. Wenn du dich für ihn entscheidest, that's suffering for Christ. Amen. Dann schaffen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to Acts 5. Apostelgeschichte 5. Acts 5. From verse 40 to the end. Amen. 40 bis zum Ende. Praise the Lord. Hallelujah. And to him they agreed. And when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Verse 41. And they departed. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Again, let me read this 40 again. Please listen. And to him they agreed. And when they have called the apostle and beaten them. That's, you see, they beat them. Sie wurden geschlagen. They commanded them that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Praise the Lord. Hallelujah. They suffer shame for the Lord. Sie haben Leid erlitten wegen dem Herrn. The suffering is not the beating. Das Leid ist nicht, sind nicht die Schläge. If what about if they were not beaten? Stell dir vor, sie wären nicht geschlagen worden. See, the suffering is that das they Leiden choose Christ. Ist, dass sie sich für Christus entschieden they were able to stand sie waren in der Lage, standhaft zu bleiben und Christus festzuhalten. That is the suffering. Das ist not das the beating. Leid, nicht die Schläge. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Because, you know, they can beat other people. Aber man kann andere Leute schlagen. That does not mean they choose Christ. Das heißt nicht, dass diese Menschen sich für Christus entschieden haben. Then in verse 42, and daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It is not rejoicing for the beating, but for holding on to Christ. Wir freuen uns nicht wegen Schlägen, sondern wir freuen uns, dass wir uns Christus, dass wir Christus festhalten. If you choose Christ, you will suffer persecution. Wenn du dich für Christus entscheidest, wirst du Verfolgung erleiden. If you choose him, wenn du dich für ihn entscheidest, you know, when you choose Jesus, wenn du dich für Jesus entscheidest, you choose everything of Jesus. Entscheidest du dich für alles von Jesus. If you reject him, you reject wenn du ihn verweigerst, verweigerst du alles von ihm. Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. And that's why when Jesus comes in, so wenn Jesus he comes in with everything he has. Mit allem, was er hat. And when Satan also comes, wenn der Teufel kommt, he comes in with all kommt er auch mit allem, his belonging. Amen. Mit allem seinem Besitz. But the suffering of now, aber das Leid von you know, you're choosing Jesus, dass ich für Jesus entscheide, and saying, I am not doing it according to this, ich tue es nicht to the system of this world. Aus dem System dieser Welt. I'm not going to follow the system of this ich world. Dem System dieser Welt I'm nicht going nachfolgen. To follow Christ. Ich werde Christus no matter how long, how egal the time, I don't, if it doesn't work after, it doesn't matter to me. All that matters is alles, my relationship zählt, with meine Christ. Beziehung mit Christus. You know that suffering that you are suffering. Dies Leid, was du erleidest, you're choosing him is weil your dich entscheidest. Praise the Lord. Mm-hmm. You know Romans 8. Look at Romans 8. You know they were not sad in persecution when they were being beaten. Sie waren nicht traurig, als sie nicht waren. Sie haben sich gefreut. Rejoice, even when things are not working. Auch wenn Dinge nicht funktionieren. What, how can you rejoice? Wie freust du dich? If you can allow Jesus to come in. Wenn du zulässt, dass Jesus if you can kommt, allow your focus to be in Christ, you will always rejoice. Wirst du dich immer freuen. If you can remind yourself that Jesus, kannst, you know, if you can remind yourself of Jesus, kannst, Jesus, how he died for you, wie für dich gestorben ist, how he saved you, wie dich errettet, even when you were a sinner, als, selbst als du ein how Sinner much warst, more now that you are now a son, jetzt, dass du ein Sohn bist, you will rejoice. Du wirst dich freuen. And I said, this is going to be a great testimony. Das wird ein großes Zeugnis. Praise the Lord. Halleluja. You will rejoice. And no, no matter the length egal, of time. Wie lange es dauert. No matter. You will not be bothered at du wirst dir keine Sorgen oder Gedanken. You will always rejoice. Du wirst dich freuen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Romans 5 also talk about it. Römer 5 steht das auch. If you die for sinner. Wenn er für if you die for you when für you dich gestorben sinner, ist, als du ein Sünder warst. How much more? Wie viel you mehr? Know, what, you know, you are, how can you, how are you going to trust him now? How much more wie can you trust him vertrauen now? Jetzt? If he can die for you and save you wer from the power of darkness, und mich errettet hat von der Kraft, where you were not his family, als du nicht mal zu deiner Familie where you hate him without reason, ohne Grund, where you were disobeying and rebelling, just like a rebellious child to him. Als du ihn missachtet hast. You see, a rebellious person. But now, what about now? Aber jetzt. If I can give my enemy my life, wenn ich meinen Feinden mein Leben schenken kann, was kann ich meinen Kindern geben? If his death can save us, wenn sein Tod uns retten what about his life, was mit seinem Leben in us today, in uns, what can he do, was kann es more than save him, mehr amen, praise the Lord. If his death can save us, wenn sein Tod uns retten his life can do more, kann sein Leben noch mehr tun, praise the Lord. Halleluja. In Romans 8, Römer 8, Romans 8, 17 and 18. 17 und 18. He said, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, are we there, please? That we may be also glorified together. For I reckon, verse 18, I reckon that the suffering of this present time, whatever you are going through, was immer, whatever you are going through, du durchmachst, you know, the suffering, das Leid, praise the Lord, Halleluja, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in you. Amen. Amen. It's not. The suffering is just, it's like when a woman, you know, when a woman will carry the baby for 9 months and now deliver the baby. And when the baby comes, you know, all the sufferings, you cannot even remember them again. Die Frau vergisst das, dass die Geburt und dass die Schwangerschaft, alles, dass es alles so schwierig war. Es ist bereit, wieder neue Kinder zu bekommen. Praise the Lord. Halleluja. He said, for I reckon that the suffering of this present time, you know, the world, we call it suffering. Die Welt nennt es Leiden. And it is suffering if you choose Jesus. Und es ist Leid, wenn du because there is opposition. Weil es Gegenwind gibt. Satan will fight you. Der Teufel wird dich bekämpfen. You see, this world will fight you. Die Welt wird dich people bekämpfen. Will go against you. Leute werden gegen this dich suffering gehen. That you are suffering can never be das Leid. You cannot compare it with the glory which shall be revealed in you. Wirst du aber dennoch it's already in können. You, the victory. Mit der Herrlichkeit, die in dir praise ist. The Lord. Mm-hmm. All you need to do is just allow it to come out. Du musst nur zulassen, es allow your focus to be Christ. That is how it comes. Auf Christus liegt. Allow your focus to continue to be Him alone. Das, dein Fokus auf ihn. Take allein. Your focus away from the outside. Dein Fokus weg von dem Äußeren. Take your focus away from that man, from that woman, weg from that mate or whatever is outside. From that woman, from whatever you see. Allow your focus to be Him alone. Lass zu, dass dein Fokus er allein ist, Christus that allein. That is how it comes out. Amen. So kommt es. That is what it's like magnets that bring it out. Das ist wie ein Magnet, der das alles rauszieht. That bring that pump the victory out. Amen. Sieg that the world can see. So damit that the world can see it. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to 1 Peter 4. 1. Petrus 4. Praise the Lord. Halleluja. We start from verse 12. It said, Beloved, take it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice. Praise the Lord. Halleluja. Let's rejoice. Rejoice. Rejoice. Amen. Amen. You cannot rejoice if your focus is in the flesh. Du kannst dich nicht freuen, wenn dein Fokus auf dem Fleisch ist. If you are seeing others. Wenn du andere siehst. You know, if you are seeing, you are comparing yourself to others. Wenn du dich vergleichst mit anderen, wirst du dich niemals freuen können. You can only rejoice when your focus is Christ. Du kannst dich nur freuen, wenn dein Fokus auf Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. If you can meditate on him both day and night. Wenn du auf ihn meditieren kannst, Tag und Nacht. He said that is how you are going to have, that victory is going to come out. So wird dieser Sieg rauskommen. That success is going to come out. Dieser Erfolg. You already, it is already in you. Es ist schon in dir. You know, we are ready that the glory that shall be revealed in you. Die Herrlichkeit, die in dir offenbart wird. Because it's already in you. Weil es schon in dir ist. Praise the Lord. Halleluja. 1 Peter 4, from verse 12. 1. Petrus 4, 12. Beloved, take it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you're waiting and waiting. Don't count it as problem. Sieh es nicht als Problem. Praise the Lord. Hallelujah. You're trusting him and believing him and not doubting him. Dass ihr ihm vertraut und nicht an ihm zweifelt. This is your suffering for him. Das ist dein Leid für ihn. Can you get it? You're believing him, you're depending on him, you're trusting him. Das ist dein Leid. Praise the Lord. Halleluja. And rejoice in as much as you are partakers of Christ's suffering. Why is it like that? Wieso ist es so? Because you choose Christ. Weil wir uns für Christus entscheiden. You know, if somebody is looking for mate, it's everywhere. Mate is everywhere. Wenn einem Freund oder einer Freundin sucht, das findet man überall. Go to Internet. Geh ins Internet. If you say you must marry this year, wenn du sagst, and have children this year, you can have it this year. Du musst dieses Jahr heiraten, du musst dieses Jahr Kinder haben, es ist alles möglich. I can remember when we were in the world. Als wir noch in der Welt waren. And we were helping people to write out if they are, you know, when people come, they said they need husband, they need mates, a husband or a wife. What do? We go to this Asaga, what do you call it, newspaper. We write it that they are looking for husband or wife. And how many, more than 50 people we write. More than 50 people. You can see letter on pictures upon pictures. So many times we did it. Doctor, lawyer writing and saying they are because to get it in the natural world is so easy. Damals, als wir noch in der Welt waren, haben wir Leuten immer geholfen, die aus Nigeria kamen, weil die brauchten halt Papiere und du kannst halt nur in Deutschland bleiben, wenn du halt heiratest. Und deswegen haben wir ihnen immer geholfen, dann Zeitungsanzeigen zu machen, damit sie dort einen Partner finden, den sie dann halt heiraten können. Und als wir diese Zeitungsanzeigen gemacht haben für die Leute, hatte fast jeder von diesen Leuten immer 50 Anfragen. Das Leute, die diese Frauen zum Beispiel heiraten wollten, ob es waren, da war alles dabei, da waren Anwälte, Ärzte waren dabei. Und so viele Leute haben sich einfach da gemeldet, weil sie heiraten wollten auf die Schnelle. You know, Aga, it was so very fast for Aga to have Ishmael, very so fast. Zum Beispiel Hagar und Ishmael, das ging so schnell. You know, Isaac. To have Isaac took more than 20 years. Das hat mehr als 20 Jahre gedauert. The promise. Das Versprechen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Who can keep on depending? Wer kann sich weiterhin auf ihn verlassen? Who can keep on trusting? Wer kann ihm weiterhin vertrauen? And the Bible says one child was greater than all others. Die Bibel sagt, ein Kind war größer als alle anderen. Was bigger, was greater als das Versprechen war. Deswegen war es größer als alle anderen. Praise the Lord. Halleluja. Allow it to be from the Lord. Lass zu, dass es vom Herrn ist, was immer es auch ist. Be rejoiced in as much as you are partakers of Christ's suffering. That when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Then in verse 14, if you will be reproached for the name of Christ, happy are you. For the spirit of glory and of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is evil spoken of by the word, that his name is glorified in your life. Amen. Amen. Praise the Lord. Spricht schlecht darüber, aber in deinem Leben wird verherrlicht. Then he said in verse 15, we will go here later, but I can still read it now. Yeah. He said, but let none of you suffer as a murderer. we disobey God. Wir missachten Gott. When we are suffering for it, wenn wir dann leiden deswegen, we are calling it persecution, wenn wir das Verfolgung because of Christ. Für Christus. That is this not suffering as a murderer, a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody. In other people's matters. You know what is not your, what is other people's matter? Ihr sollt euch nicht in fremde Dinge mischen. You know, thank you. In other people's matter. In fremde Dinge mischen. John the Baptist was of the flesh. Johannes der Täufer war im Fleisch. You know, if you are in the flesh, you condemn people. Wenn du im Fleisch bist, dann verurteilst du Menschen. He talks about the is it Pharaoh? Herod, thank you. Herod and this and the woman that is Philip's wife that Herod took. And you know, we go to the spirit and not to the flesh. Er hat über Herodes gesprochen, über die Frau, die er momentan hat. Und diese Frau ist nicht seine, weil sie eigentlich die Frau von seinem Bruder ist. Und sein Bruder ist noch nicht gestorben, deswegen geht das nicht. The problem is not Herod took this woman. Wir sollen geistlich richten und nicht fleischlich. Das Problem war nicht, dass Herodes die Frau seines Bruders genommen hat. The problem is Herod refused to listen to God. Problem ist, dass Herodes Gott nicht zuhören wollte. You know, the problem is not, you know, it's if we didn't take the woman. Herod was already, you understand me? So many times we don't talk about Christ. Auch drehen wir nicht über Christus. We talk about the fruit. Wir sprechen über die Frucht und das bringt Probleme. Praise the Lord. Halleluja. If you are in the flesh, you will see the fruit. Wenn du im Fleisch bist, wirst du die Frucht and never sehen see the root. Und nicht die Wurzel sehen. Praise the Lord. Halleluja. Evildoer. Übeltäter. Or as busybody in other men's matter. Evildoer. Übeltäter. He's not suffering when you are, when you reject Christ. Wenn du I know him. Christus, you are not suffering for it. Du leidest jetzt deswegen. That's right, my child of God. Aber du bist ein Kind Gottes. Weil du refuse to listen to him. Aber du willst ihm nicht zuhören. You know, your exam has come, for example. Deine Prüfung ist gekommen. And you are so busy studying and reading. And you never, you his word says, forsake not the assembly of believers. Und sein Wort sagt, versäume die Treffen der Gläubigen nicht. But you ignore it. Aber du ignorierst das. And you are so strong, you are so focused in your studies. Du bist so fokussiert auf deine Lehre. Und dann fällst du durch. But you want, it is as if, you will want to call it, it's God that make you fail. Du willst sagen, es ist Gott, der dich fallen lässt, aber es ist nicht Gott. You did not choose him in the first place. Du hast ihn nicht am Anfang angewählt. You chose yourself. Du hast dich selbst gewählt. You chose your desire. Du hast deine Wünsche gewählt. Can you get it? You chose your desire. Du hast für deine Wünsche entschieden. It is when you choose him. Wenn du dich für ihn entscheidest, then you know. You will know what to do. Dann weißt du auch, was zu tun hast. It is then that you can get, you can understand him. Dann verstehst du ihn properly. Auch. Genau. Can you? I don't know. We will go into it later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Evil doers are those that reject him. Übeltäter sind die ihn verweigern. That will not listen to him. Ihn nicht zuhören. You know that this world, the things of this world will take them out. Die Dinge dieser Welt nehmen sie aus. Aus dem Wort. Just as I will take them out. Prüfungen nehmen sie raus. Praise the Lord. Hallelujah. We will come here later. That's verse 16 also. Amen. Amen. So let us continue. To suffer for Christ is not you failing your exam. Für Christus zu leiden heißt, dass du deine Prüfung nicht bestehst. Suffer for Christ. Du leidest du nicht für Christus. You see that you fail in your exam. That is not suffering for Christ. Nicht bestehst heißt, dass du für Christus leidest. That you are holding on to the word of God. Dass du Gottes Wort festhältst. That you trust the word of God. Dass du Gottes Wort vertraust. That you never forsake the assembly of believers. That no exam could take you away from the assembly of believers. I don't know. Can somebody get it? That is the suffering for Christ. It's not that you fail. Nicht, dass du versagt hast. Unbeliever fail. That does not mean auch Ungläubige versagen, aber es heißt nicht, dass sie sich für Christus entschieden haben. What is the difference? Was ist der Unterschied? You know, they also pass, they also fail. What is the difference? They never choose Christ. Sie bestehen auch oder sie fallen auch durch, aber was ist der Unterschied? Es ist Christus. To suffer for Christ is not Christus you fail zu leiden, in your exam. Heißt nicht, die Prüfung nicht zu bestehen. How you suffer for Christ? Is you believe Christ and choose him. Christus zu leiden ist, dich für ihn zu entscheiden. How do you choose him? You choose his word. Du entscheidest dich für sein Wort. You believe his word more than you believe whatever is that will come later. Als das Resultat ist. You see? You believe him, no matter what. Egal was ist. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Because when you even pass, does not mean you did not. You know, what about when you pass, wenn du dann bestehst, you see, does it mean you did not choose him? If you pass, heißt das, du hast dich nicht für Gott entschieden? Suffering for Christ is our righteousness. Für Christus zu leiden ist unsere Gerechtigkeit. You see, to suffer for him, to choose him, für ihn zu entscheiden. You see, to depend on him, to trust him, to see him, ihn zu sehen. You know, it's our righteousness. Das you know how Moses chose him. Wie Moses sich für ihn you know, Moses did not see Egypt. Mose hat nicht Ägypten gesehen. He refused to see the palace. Er hat sich geweigert, den Palast he zu sehen. He preferred to suffer with God's children. Er wollte mit Kindern Gottes sein. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. He suffered for Christ. Er hat für Christus gelitten. Our suffering for Christ is not when we fail. Unser Leiden für Christus nicht, wenn wir versagen. When we pass. Oder wenn wir bestehen. That we pass does not mean we are not suffering for Christ. Dass wir we did not suffer for Christ. Pass or fail does not mean you don't. Bestehen oder nicht bestehen hat nichts mit Christus zu tun. Praise the Lord. Hallelujah. You see, suffering for Christ is our righteousness. Für Christus zu leiden ist unsere Gerechtigkeit. Which is believing. Das heißt, an ihm zu glauben. And choosing him. Uns für ihn zu entscheiden. Abraham believed God. Abraham hat an it Gott geglaubt. Counted as righteousness. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn du dich für Christus entscheidest, And if you reject him, you fail. Wenn du dich für Christus entscheidest, fällst du durch. Wenn du dich nicht für Christus entscheidest, fällst du durch. You know, if you choose Christ, you fail. Wenn du dich für Christus entscheidest, and if you reject him, you fail are two different things. Und du ihn verweigerst und du durchfällst, sind zwei verschiedene Sachen. You know, to choose him and fail. Dich für ihn zu entscheiden. And to choose yourself, your job, your, you know, your exam. Und dich and fail. Für dich selbst zu entscheiden und dann zu versagen, sind zwei verschiedene Sachen. They are not the same. Nicht das Gleiche. If you choose him and you fail, the Bible says rejoice. Wenn du dich für ihn entscheidest und durchfällst, sollst du dich freuen, sagt die Bibel. Because it's never about your results. Weil es nicht um deine Ergebnisse geht. It's about him that es geht um ihn, der in dir ist. You are so different from the natural du bist so anders von der natürlichen Welt. You are of heaven. Du gehörst zum Himmel. Praise the Lord. Halleluja. The natural world, yes, it's natürlich what wird. Fail or pass matters das a lot. Das ist bestehen oder nicht but bestehen. But for Christ's world, it doesn't matter at all. Das Wort von Christ für die Welt von Christ ist das egal. But we what matters? It says seek ye first the kingdom of God. Erstmal nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Know him, have relationship with him. Kenne ihn, hab Beziehung mit ihm. Das zählt. He said all others. Alles andere. Will be added unto you. Wird hinzugefügt. You know what we do? We live seeking first and his righteousness, and we pursue all others. Aber wir sind hinter and when it did not work, und suchen das Königreich nicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, praise the Lord. Halleluja. If it did not work, then some are complaining. Wenn es nicht funktioniert, dann dann beschweren wir uns. You will not complain when you reject him. Aber du wirst dich nicht beschweren, wenn du ihn verweigerst. When it did not work for you, wenn es nicht für dich funktioniert, dann beschwerst du dich. Praise the Lord. Halleluja. If you choose him, you wenn du dich für ihn entscheidest, the Bible says rejoice. Und durchfällt, sollst du dich freuen. It is not because you fail, nicht weil du versagst, you choose him. Aber du dich für ihn entschieden hast, deswegen freust du dich. Choosing him and fail does not, you know, it's not because you fail that you rejoice. You rejoice for choosing him. Du freust dich, weil du dich für ihn entschieden hast. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I will still go there again. Amen. We have been there. 1 Peter 4. Amen. Suffering as Christian. Leiden als Kinder Gottes. It's about the food. Let's go there. Let's go back to yeah. Let's go there now. First Peter. Erster Petrus. First Peter. Erster Petrus 4. We have read up to 15. Now let us read 16. Erster Petrus 4, Vers 16. Yet if any man suffer as Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Praise the Lord. Yeah. Suffering as a Christian is talking about the fruit. Als Christ zu leiden, da geht's um die Frucht. We are not of the fruit. Aber nicht von der Frucht. We are not after the fruit, but after geht's nicht um die Frucht, sondern um den Geist. We suffer as God's children. Wir leiden als Kinder Gottes. We suffer for Christ, not wir leiden as für Christus, Christian. Aber nicht als Christen. Praise the Lord. Ja. And the fruit can be what this world calls good. Und die Frucht ist das, was diese Welt gut nennen kann. But what about the root? Aber was mit der Wurzel? You know, Christianity look at the fruit. Das Christentum schaut Christ auf die Frucht. Kingdom see the root. Aber das Königreich Gottes sieht die Wurzel. Praise the Lord. Halleluja. You know, when you look at churches today, it's all about the fruit. Vielen Gemeinden geht es nur um die Frucht. No one ever see the root. Keiner sieht die Wurzel. They never see Jesus. Die sehen nicht Jesus. You know, it's the doctrine of the church. Das ist die Lehre der Gemeinde. It's all about everything outside. Es geht um das Äußerliche. And not what is inside. Nicht was innen drin ist. Praise the Lord. Halleluja. And the fruit can be what this world calls good, but what about the root? Die Frucht kann das, was diese kann gut sein für die Welt, aber was mit der Wurzel? We don't see the fruit. Wir sehen die Frucht nicht. You know, Christians see the fruit. Christen sehen die Frucht. But we see the root. Wir sehen die Wurzel. Which is the spirit. Das ist der Geist. Praise the Lord. Halleluja. and not the fruit, which is the flesh. You know, the fruit is the flesh. Die Frucht ist das Fleisch. Unbelievers suffer for the fruit. Ungläubige leiden für das Fleisch. They do good and they suffer. Do you know Gutes that? Und leiden. You know, they do good and they even suffer. The unbelievers. Gutes und leiden. You know, churchgoers, they do good and still suffer. Sie tun Gutes und the leiden. Good of this world. Das Gute dieser Welt. You know, people. You know, there's something happening today. You know, if you are of the good of this world, it never works for you wenn any longer. Wenn du zum Guten dieser Welt gehörst, dann funktioniert das nicht mehr. You better. It's either you are of Christ completely, okay, or you are of evil completely. Oder du wirst zum Bösen. That's what is working today. Das funktioniert heutzutage. Who understand it? Can you get it? If you are the middle, it will never work for you. Wenn du dazwischen stehst, wird es nicht für dich funktionieren. I don't know. Can I give an example? you know the America president. You know, if you look at, you know, let me just put this. The Democrat, for example, you know, they are after the good of this world. Die Demokraten zum Beispiel, die sind hinter dem Guten dieser Welt her. But, you know, and that is why, you know, it never works. The good of this world doesn't work any longer. Weil das Gute dieser Welt funktioniert nicht mehr. It's either you take it by crook or by hook. Entweder gehst du über Leichen, auf einer Seite oder auf die andere Seite. You see, by armies. By. The Dutch, they call it alemite. Du nutzt alle Mittel, die du hast. Just use it and get it. That's what is happening. Auf Verluste. Das you know, if you are the good of this world, wenn du zum Guten dieser Welt gehörst, wirst du versagen. And I like it. It's very, very good. Und das gefällt mir. Das ist because gut. That good of this world das gut is a Welt. Problem. It's a problem. Ist ein Problem. You know, even the so-called God children, sogenannte they are Gottes after the good of this world. Sind hinter dem Guten dieser Welt. I don't know if somebody's understanding me. Can you get it? The so-called God children, they are after the good of this Gottes, world. Sie sind hinter dem Guten you der are Welt. Baby. What's my business if you abort baby or not? Du sollst keine Kinder abtreiben, aber darum geht es nicht. My business is don't abort Christ. Wir sollen Christus nicht abtreiben. It's not that don't abort. You know, the good of this world. Das I don't know, can Welt. Somebody get me? Praise the Lord. Halleluja. You know, feeding the poor on the street, you see? Die what is my business with them? Was hat das mit mir zu tun? He said, oh, no, my anything but love. Wir sollen niemandem etwas schulden außer Liebe. Oh, no, my anything but Christ. Wir sollen nur Christus den Menschen geben. The poor in Christ's kingdom. Die armen Königreich Gottes. Those that parents reject. Die verweigert worden sind von Eltern. You know, the homeless. There are homeless in Christ's kingdom. Es gibt Heimatlose. Those that choose Jesus and their parents drove them out. They drive them out of the family. Und deswegen aus. They are the homeless. Das sind die Heimatlosen. Or they are, what do you call it? Those without mother and father. Orphan. The orphan. It's not the orphan of this world. Es geht nicht um die Waisenkinder dieser Welt. Is the orphan of Christ. Die Waisenkinder im Königreich. The orphan, those that have, you know, the mother, the father reject because you choose Christ. Jesus you are the orphan that du Jesus talks Waisen, about. Von denen Jesus Christus spricht. And not the natural orphan. Nicht die natürlichen Waisenkinder. The Catholic, you know, the orphan, they want to take care of the whole world, of all of them. Religion will auf die ganze Welt aufpassen. I don't know, can you get it? Praise the Lord. Halleluja. The good of this world, das you know, God, Welt. The so-called God children, they are so, is so, is. That's what they see. Das sehen sie. They never see what Christ calls. Sie sehen nicht das, was Jesus Christus gut nennt. Said only God is good. Nur Gott ist gut. Allow them to sing the praise of Christ. Lass zu, dass sie Christus feiern und nicht dich feiern. You know, fighting for not aborting babies. Darum kämpfen people Kinder will clap for you. Nicht Leute werden deswegen feiern. They call them those that fight for them. Well, humanitarian, I don't know. There are names they call them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that, you know, he's not. Oh, Daddy, thank you. He said, I don't want them to abort Christ. Ich möchte nicht, dass Christus abgetrieben werden. No, about your faith. Ich will nicht, dass der Glaube abgetrieben wird. About Christ in you. Ich will nicht, dass Christus abgetrieben wird. Es geht nicht um Kinder. In Old Testament, im Alten Testament, happened, wenn Dinge passiert God sind, kill all of them, gesagt, tötet alle, selbst die Babys wurden getötet. And they are dead. Today, heute, Satan rejoices when you are fighting der for Teufel babies. Freut sich, wenn du für Babys kämpfst. You know, they are fighting for animals. Wenn du für Tiere kämpfst. They think they are suffering denken, for Christ. Sie leiden damit für Christus. Oh, yeah, you're suffering for yourself. Also du leidest einfach für dich selbst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, let me leave there. Somebody phoned me today. Jemand hat mich heute angerufen. From Andrew Womack Ministries. Von Andrew Womack Ministries. And you know, for some time we were partners with them. Wir waren früher mit ihnen, wir waren Partner, sie haben in ihre Gemeinde gegeben. And we almost every month we were spending $300 for more than. Ich habe 2 Jahre lang immer an die Gemeinde gegeben dort. Yeah, we are sending something to them. Praise the Lord. Halleluja. But you know, it's not about the flesh, but about the spirit. Es geht schon um das Fleisch und um den Geist. And people will want to see the flesh. Leute wollen das Fleisch. This one is not aborted. This one is aborted. This one is not allowing homosexual to do this. Do you know? That if you are not allowing that, does that make you safe? Auch wenn du diese Sachen nicht zulässt, dass du Homosexualität nicht zulässt, dass du Abtreibung nicht zulässt, macht dich das zu Christus? That does not make you say that is the good of this world. Er rettet dich das. You know those that are against it, yeah? You know the so-called God children, they follow those that are against, don't abort baby. They follow those that are, they you through that they judge and they not decide who to follow. Die Kinder Gottes, die richten über das Fleischische, über die Frucht, über wen sie, für wen sie wählen werden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Allow the Spirit to direct you. Lass zu, dass der Geist dich leitet. Unbelievers suffer for the fruit. Ungläubige leiden wegen they der Frucht. Do good. Sie tun Gutes. They suffer. Sie leiden. It does not make them safe. Aber es errettet sie nicht. And it does not mean they are saved. Und das heißt auch nicht, dass sie errettet praise sind. Praise the Lord. Halleluja. 1 Peter 2. 1. Petrus 2. Let's go to chapter 2. Verse 18. 1 Peter 2. Bis 23. Praise the Lord. Halleluja. You know the good. You know I thank God for Jesus. Ich danke Gott für Jesus. You know when somebody told Jesus that he should come and settle him and his family. Gesagt hat, dass er den Streit zwischen seinem Bruder und sich selbst Jesus soll, who made me a judge. Hat Jesus gesagt, wer hat mich zum Richter bei euch gemacht? That is not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. My job is to preach the gospel. Meine Aufgabe ist, das Evangelium zu verkünden. Praise the Lord. Halleluja. My job, man, you know, the Holy Ghost has his job. Der Heilige Geist if you allow the Holy Ghost to be in you and to work in dass der Heilige Geist in dir ist und durch dich arbeitet, dann wird er dich leiten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. 1. Peter 2. 1. Petrus 2. From 18 to 23. 18 bis 23. It says, servant, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Amen. Amen. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it if when you be buffeted for your fault, you shall take it patiently? But if when you do well, and suffer for it. You take it patiently. This is acceptable with God. Praise the Lord. Yeah. He said, when you buffeted for your fault, that's rejecting Christ. Wenn ihr wegen eurer Sünden geschlagen werdet, you shall take it patiently. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently. Do you take it, the first one is, do you take it patiently? That's a question mark there. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable with God. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. You know, you can suffer when you do the good of this world. Du kannst leiden, wenn du das Gute dieser Welt tust. And you can suffer when you choose Christ. Und du kannst leiden, wenn du dich für Christus entscheidest. Verse 21. For even hereunto, where you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Praise the Lord. Hallelujah. Choosing him is sich für ihn entscheiden ist für ihn zu leiden. And not rejecting him. Nicht ihn verweigern. He says, no ignoring him. Ignorieren. And you are not suffering. Dann leidest du. You know, like John the Baptist, for example. Johannes der Teufel. You know, you ignoring him. You know, you go to the foot. Instead of going to the root. An die Wurzel. And you are suffering for it. Und deswegen leidet man. You know, you reject his word. Du hast sein Wort verweigert. That said, be there for one another. Was sagt, sei da füreinander. You see, and don't leave the assembly of one another. Don't leave, don't reject it. Und his word, that is his word for you. Die treffen den Gläubigen nicht. But you keep on rejecting and rejecting and rejecting. Verweigerst und verweigerst immer wieder. No, God never forced anybody. Aber Gott zwingt niemanden. Then he said, who did no sin? Neither was guilt found in his mouth. This is somebody. He said, Jesus did no sin. Neither was guilt found in his mouth. 1. Petrus 2, 22. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Praise the Lord. Halleluja. People will say Jesus was wrong. Willst du sagen, Jesus war that he is wrong. War because falsch. You know he beat people out of the church. Weil er Leute aus der Synagoge geschlagen hat. He beat them with weapon. Hat sie mit einer Waffe rausgeschlagen. You know, today we will call it a sin. Denn das heute eine Sünde. And we will not, you know, just keep quiet, nothing. You know, he did not say to your brothers and brothers when they were having problems. Man hat, er hat Brüder nicht versöhnt miteinander, als sie ein Problem hatten. Is that good? Ist das gut? It's not the good of this world. Aber es geht um das Gute dieser Welt. Es geht um das, was Jesus gut nennt. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 23. 23. Who, when he was revived, revived not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judged righteously. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The unsaved suffer. Die Ungläubigen leiden. The religion suffer. Die Jüden leiden. And you, as Christ children, you suffer Gottes, also. Wir leiden auch. And all this suffering, they are not the same. Und all dieses Leid ist nicht gleich. You see, religion suffer. Religion leidet. You see, even in a religion, religion suffer in many ways. Religion leidet auf unterschiedliche Weise. And yourself suffer in many ways. Und die Ungläubigen leiden auch. And you're suffering for Christ. You see, all these, they are all different suffering. Und du leidest wegen Christus. Das sind alles verschiedene Arten zu leiden. God's will for you is not rejecting Christ. Gottes Wille für dich ist nicht, Christus zu verweigern. You see, your God's will for you is not rejecting Christ and you fail. Gottes Wille ist nicht für dich, dass du Christus verweigerst und dann versagst. Then you now call it God's will. Und du das Gottes Willen nennst. You reject him. Du verweigerst and ihn. You fail. Du verweigerst. You cannot say he made you fail. Du kannst sagen, dass er. I want to use it to teach you something. Zum Versagen geführt hat. I don't know if you're understanding me. Praise the Lord. Halleluja. It is when you choose him. Wenn du dich für ihn entscheidest. Then you fail. Und dann versagst. Then you can hear his voice. Dann hörst du seine Stimme. You know, if you reject him and you fail, you can't even hear his voice. Und dann versagst, dann wirst du seine Stimme nicht hören. I don't know if somebody's understanding me. Praise the Lord. Halleluja. God will for you is not rejecting Christ. Gottes Wille für dich ist nicht Christus zu verweigern und dann zu versagen. Then you call it God's will. Und es dann Gottes Willen God zu nennen. God does not want you to do whatever it is. It is believing him and trusting him and depending on in it that you can get his will. Nur darin ist sein Wille zu finden. Then you can understand that this is not coming from him. Das was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. It is not when you reject him. Aber nicht, wenn wir ihn when you ignore him, and things happen, und Dinge passieren, then you want to connect it to him. Und wir es dann mit ihm verbinden wollen. I don't know. Can somebody understand it? Praise the Lord. Halleluja. Spend time with your book, with your study, zu lernen, and you still fail. Und dann zu versagen. It's not the same as spending time with Christ. Die Zeit mit Christus verbringen und dann versagen. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. It is like what 1 Peter 4 said. In 1 Peter 4, 15. 1. Petrus 4, 15. He said, you reject and ignore Christ and kill or steal. It is suffering. Look at it, 1 Peter 4, 15. 1. Petrus 4, 15. Let none of you suffer as a murderer. Or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. You reject Christ. Wir verweigern Christus. You ignore him. Ignorieren ihn. And kill, you know, kill and steal. Wir töten, wir stehlen. You know, if you don't know, ignore him, you will not kill. Ignorierst, wirst du if auch nicht you töten, do not, do not ignore him, you will not steal. Can somebody get it? Wirst du die Sachen if you do not ignore him, you will not do all those things. Du wirst die Sachen nicht tun und ihn nicht ignorieren. Aber wenn das passiert, you are not suffering for leidest Christ. Du nicht für Christus. Amen. Amen. It is choosing him that is suffering for him. Wir leiden für ihn, indem wir uns für ihn entscheiden. 1. Peter 2. 1. Petrus 2. From verse 28. 28. Praise the Lord. Halleluja. Oh, sorry, from verse 18. 18. Servant, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it if when you be buffeted? For your fall, you shall take it patiently. Praise the Lord. Hallelujah. It is not forsaking the Lord. Wir sollen Herrn nicht widersagen. And you are facing the punishment. Und the consequences. Konsequenzen für unsere Missachtung kriegen wir dann. Praise the Lord. Hallelujah. I'm not talking about anybody here. Ich spreche nicht über irgendjemanden, ich spreche über mich selbst auch. And so many times we reject him. Oft verweigern wir ihn. And you know when we reject him, and something is happening. Etwas passiert. And you know, and we will want to now even see him in it. Wir wollen ihn darin sehen. He is not there. Aber er ist nicht darin. Hebrew 10. Let's go Hebrew to Hebrew 10. 10. I live here. Amen. We have read here before. Let's go to Hebrew 10. So that, because the time is going. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. something in Malachi. Hat was in Malachi gesagt? Go there later. Let's go to. First, go to Hebrew 10. Hebräer 10. It's not that when he gives you something, there's no problem. Das heißt kann nicht, dass wenn er etwas gibt, keine Probleme. Du kannst dir ein Ehepaar geben, aber du wirst in der Lage sein, festzuhalten, zu sagen zu können, Vater, du hast mir das offenbart. I don't know if you are getting it. Praise the Lord. Halleluja. There might be problems, because Satan fights God's children. Weil der Teufel bekämpft Kinder Gottes. Hebräer 10. Vers 25. Cannot forsake the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Praise the Lord. Hallelujah. The day is approaching. Der Tag kommt immer näher. Sollen die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Jesus kann wiederkommen. Auf die Sorgen zu machen über Dinge. Praise the Lord. Halleluja. He said the day is approaching. Der Tag kommt immer näher. Amen. Don't forsake. That is what he said to you. Er sagt das zu dir. But we will reject his voice. Und wir verweigern seine Stimme. He did not say, don't forsake your book. Ehrlich gesagt, don't forsake your study. Du sollst dein Studium nicht vernachlässigen. Don't forsake your exam. Du sollst deine Prüfung. You see, don't forsake your uni. He did not say that. He said, don't forsake. Don't forsake God's children. Du sollst die Kinder Gottes nicht verlassen. Because he is your victory. Weil Jesus Christus. It doesn't matter what is the result that is coming. Ergebnis ist, was it is when you choose Christ that it doesn't matter the result that is coming. Da ist das Ergebnis egal. It is not when you reject him. Nicht, wenn du ihn verweigerst. When you reject him, it matters the result that is coming. Ist das Ergebnis wichtig? Forget it. Praise the Lord. Halleluja. In Mark 11, Jesus said, 100-fold. In Markus 11 sagt Jesus 100-fach. He talks about, is it Mark 11 or Mark 10? He's talking about 100-fach. Return. Ist die Belohnung. The 100-fold return is not for failure. 100-fache Belohnung ist nicht fürs Versagen. It's not because you fail. Nicht weil du versagt hast. It's because you choose him. So, weil du dich für ihn entschieden hast. I don't know. Can somebody get it? Praise the Lord. Yeah. Let's go there. Mark 10 or 11. Markus 10 oder 11. Amen. Mark 10 or 11. Mark 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then Peter began to say unto him, lo, verse 28. You have 10, left 28. All. I left my studies. Ich habe mein Studium verlassen. Ich habe meine Prüfung verlassen. I left my fish business. Ich habe mein Fisch. Geschäft verlassen. Ich habe alles verlassen. It's not I am leaving. It's not I left some, but all. Ich habe nicht einiges verlassen, sondern alles. We have left all. Wir haben alles verlassen. A to Z. Von A bis Z. Everything we left all. Wir haben alles verlassen. Jesus said, until you leave all, you cannot. Jesus sagt, erst wenn du alles verlässt, kannst du ihm nachfolgen. Because they will take you. Whatever you are still holding on will take you. Denn das, was du festhältst, wird dich mitnehmen. When the going get tough, wenn es schlimmer und schlimmer wird, wirst du dich umdrehen. Whatever you are still holding on, das, was du immer noch festhältst. He said, we left all. Wir haben alles verlassen. And have followed thee. Und sind dir nachgefolgt. That's why they were able to follow him. Sie waren in der Lage, because they left all. Weil sie alles verlassen haben. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that have left house. Or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land. You know, living children. Yeah, you know, today, People fight for children. Heute kämpfen Menschen für Kinder. Or land for mercy and the gospel. Then he shall receive a hundredfold now. In this time, houses, brethren, sisters, mothers, children, alarms with persecution. Praise the Lord. Hallelujah. How you give him things. So you know how you give him things. Willst du dir ihm sagen, you know, das? You talk about giving him things here. He said, you know, Peter said they left all. Petrus hat gesagt, sie haben alles verlassen. You see, they left all. Then Jesus said in 29 sagt Jesus. You see, he said, you leave them. You see, you have to know how to give him things. Du musst wissen, wie du ihm Dinge gibst. How you leave the house. How you leave brethren. How you leave sisters, father. You know, Jesus talked about leaving them. How you leave them. Wie wir das alles zurücklassen. Even land. Selbst das Land. You know, Abraham left the land. Jesus, Abraham hat das Land verlassen. He had to leave the land. You know, the old life is your land. Have been your land. You know, the old life. You see, you have to live there. You know, Abraham left the father's country and now faced and now he went to the land that God said, that God promised to give him. Praise the Lord. Hallelujah. For Christ's sake and his gospel. Wegen Christus und wegen der Evangelium. Abraham chose God's voice. Aber hat sich für Gottes Stimme entschieden. His natural father's land. Und hat das Land seines Vaters verlassen. You know, Abraham chose God. Aber hat sich für God told him to leave. Gott hat gesagt, er soll gehen. And he chose the voice of God. Und er hat sich für die Stimme Gottes entschieden und ist ihr nachgegangen. Abraham obeyed the voice of God. Abraham hat die Stimme Gottes gehorcht. How you leave all this is when you choose him. Abraham alles verlassen ist, indem wir uns für Jesus entscheiden. When you choose him is how you leave all. Wenn du dich für Jesus entscheidest, so you verlässt see, du alles. When you choose him, wenn du dich für Jesus entscheidest, whatever is outside. Und das, was da draußen you see, the voice of a mother, the voice of a father, the voice of friends, the voice of flesh. You see, that's how you live all and choose him. So entscheidest du dich für ihn. Choose his voice. Entscheide dich für seine Stimme. Those voices. Und verweige dich anderen Stimmen. But they are not yourself, they also leave land. Die Ungläubigen, sie verlassen auch das they Land. They also leave father, mother. Verlassen Vater und Mutter. They also leave children. Und auch Kinder. And whatever, you know, they leave things. But not for Christ's sake. Aber nicht um Christus willen. But for their flesh's sake. Sondern wegen ihrem Fleisch. Can you get it? They leave them for themselves' sake. Not for Christ's sake. Praise the Lord. Hallelujah. And with Christ, it's a hundredfold return. Mit Christus ist es hundertfach. He doesn't want to take anything. Er möchte nichts von dir nehmen. He said with persecution. Mit Verfolgung. With persecution, because people are going to hate you. Denn Leute werden dich hassen. You see, for choosing him, they are going to hate you. Ja, bless, weil du dich für ihn entscheidest, wird man dich hassen. And they are going to call you name for choosing him. Und sie werden dich verfluchen deswegen. Praise the Lord. Halleluja. And suffering for Christ is not fasting and prayer. Und für Christus leider ist nicht beten und fasten. Suffering for Christ is not fasting and evil prayer. Ist nicht fasten und beten. Unbelievers, even some unbelievers pray more than you. Es gibt sogar ein paar Ungläubige, die mehr beten the als Muslim, ihr. You know how many times they pray. Ihr wisst, wie oft sie beten. They count it. Die zählen. Count your blessing. Count your prayer. You know they count their prayer and name them one by one. You know the first, there's the direction that they face. Sie müssen in eine bestimmte Richtung beten. They know how many times they sie wissen, wie oft sie beten und einige verpassen es niemals. Suffering for Christ. Aber für Christus leiden ist nicht Fasten. You see, what? You see, it's not fasting, going without food. Es ist nicht Fasten, auf Essen verzichten. Suffering for Christ is not what religion calls fasting. für you Christus. What religion called fasting. Das, was Religion Fasten nennt, ist auf Essen verzichten. You see, what Christ called fasting. Aber was Christus Fasten nennt, ist das Erneuern der Gedanken. You fast your unbelief, you fast, du fastest deinen Unglauben, du fastest deine Zweifel, deine Ängste. Suffering for him is a relationship with him. Für ihn zu leiden ist eine Beziehung. Because if you choose him, wenn du dich für ihn entscheidest, wird die Welt dich hassen. Satan will hate you. Ein Teufel wird dich so hassen. Also all the sicknesses and diseases, genau so wie die Krankheiten, problems will hate you. You know, demons, they will hate you. Wenn ich für Jesus entscheide. Praise the Lord. Let's go to John 15. Johannes 15. So fast. John 15. Johannes 15. Praise the Lord. John 15. From verse 17. 17 to the end. 17 bis zum Ende. He said, these things I command you, that you love one another. Love one another. Liebt einander. If the world hates you, Amina, can you help us to read verse 18? Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Praise the Lord. Halleluja. These things I command you, that you love one another. Verse 18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of this world, if you choose them, they will not hate you. Wenn du dich für sie entscheidest, werden sie dich nicht hassen. But if you choose Christ, they will hate you. Aber wenn du dich für Christus entscheidest, wird man dich hassen. Praise the Lord. Halleluja. If you were of the world will love his own. You know, once you come to Christ, wenn du zu Christus people kommst, still think that you are still the same. Denken Leute, du bist immer noch derselbe. They don't know that you are now another man. Sie wissen nicht, dass du jetzt eine andere Person bist. And that's why parents cannot even understand you. Eltern können dich nicht friends verstehen. Cannot understand Freunde you. Können dich nicht brothers verstehen. And sisters cannot understand Geschwister you. Können dich nicht verstehen. Because they can see you as this. They believe you are still the person they know before. Sie glauben, du bist immer noch die Person. They don't früher. Know that you are now somebody else. Sie wissen nicht, dass du jetzt jemand anderes bist. It's not choosing religion, it's choosing Christ. Es ist nicht Religion entscheiden, sich für ihre Religion entscheiden, sondern für Christus. You know, if you choose religion, the world will not hate you. Wenn du dich für die Religion entscheidest, wird die Welt dich nicht hassen. You know, if you choose religion, you will accept. You will just accept. You know, other religion, you just follow it. Du wirst andere Religionen akzeptieren und you know, one God. We all have one God. Du wirst sagen, ja, wir haben einen Gott. We don't have the same God. Aber wir haben nicht den gleichen Gott. I have another God. Einen anderen Gott. The true God. Den wahrhaftigen praise Gott. The Lord. Halleluja. We don't have the same God. Wir haben nicht den gleichen Gott. You see, if you choose religion, you know, you wenn du dich für Religion entscheidest. You know, religion have many ways to go to their religion God. Hat viele Wege, wie sie zu ihrem Gott gehen. A lot of ways. Viele Wege. No, they want to be one. They can't be one because they already one. They have been one from the beginning. Sie wollen eins sein und sie werden auch eins sein, weil sie sich schon von Anfang an eins waren. They have been one, no, they fight outside, but they are just one. Praise the Lord. Halleluja. If the world hates you, know that it hated me before it hates you. Verse 19. Tanya, help us to read verse 19. Wenn ihr von der Welt wart, so hätte die Welt das ihre Wenn ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgewählt habe, darum hat auch euch die Welt. If you were of the world we love is all. But because you are not of this world, but I have chosen you out of this world, therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Praise the Lord. Halleluja. If you are of religion, no persecution. Wenn du zur Religion gehörst, wird es keine Verfolgung geben. They will not persecute you for Christ's sake. Sie werden dich nicht verfolgen wegen Christus. No, persecuting you for religion's sake is not for Christ's sake. That's a different. Dich zu verfolgen wegen Christus ist nicht das gleiche, zu verfolgt zu werden wegen Religion. Persecute people for religion's sake. Sie verfolgen Leute wegen Religion. That is not. We are not. We not to persecute you for Christ's sake. It's another level. It's another. Aber dich zu verfolgen wegen Jesus Christus ist eine andere Ebene. Persecuting you for religion's sake is Satan pursuing Satan. Das ist der Teufel, der dem Teufel hinterherjagt. Is Satan fighting Satan. Der Teufel, der dem Teufel bekämpft. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin. But now they have no cloak for their sin. Their sin was never their fault, because they inherited their sin. Ihre Sünde war nie das Problem, weil wir ihre Sünde eben geerbt haben. Der Fehler ist, dass man Jesus verweigert und ihn ignoriert. Praise the Lord. Ja. He that hated me hated my father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now, praise the Lord. There's something I want to explain here. I cannot because of the time. Amen? Amen. Let me leave here. Praise the Lord. Hallelujah. We close with Galatians 4. Amen. Amen. Go to Galatians 4. Galatia. Amen. Amen. Because of the time. The time has gone. I did not even look at this. It's not 21. Okay. I will go this very place. We take time, a little bit of time to explain, because I will want to go to the detail. Then go to Galatians 4. Galatians 4 from 22. Galatians 4:22. He said, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid and other by a free woman. Praise the Lord. Hallelujah. See the root and not the fruit. Schau auf die Wurzel, nicht die Frucht. Christ is our root. Christ ist unsere Wurzel. We are the children of promise. Wir sind die verheißenen Kinder. If you choose Christ, wenn du dich für Christus entscheidest and continue to choose him, und dich weiterhin für ihn entscheidest, if you choose Christ und dich für Christus and entscheidest, continue to choose him, und dich weiterhin für ihn entscheidest. Let us, I know we have been here, but let us go continue. But verse 23, but he who was of the bond woman was born after the flesh, but he of the free woman was by the spirit. Promise. By the promise, sorry. 24. Which things are an allegory? For these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gathered to bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answered to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Praise the Lord. Hallelujah.